SWR 2 Krimi. Papa! Das tut gut. Papa! Ja, der Papa ist nass, Bärchen. Muss ich erst abtrocknen. Was ist mit dir, Tine? Willst du dich auch mal baden? Kannst es nicht mehr abwarten, was? Kann was nicht abwarten? Dass ich endlich ins Wasser gehe, ne, riss mich los. Tine, was soll... Psst. Ich will jetzt noch die zwei Seiten lesen, okay? Und vielleicht kümmerst du dich jetzt mal um Leon. Sicher? Komm, Bärchen, was wollen wir spielen? Kuchen. Kuchen backen? Hä? Kuchen. Ja, mit den Förmchen? Ja. Auch was Süßes könnte ich jetzt auch essen. Aber an dem verlassenen Strand hier gibt's ja nicht mal Menschen. Es sind Kinder. Kriminalhörspiel von Herbert Beckmann. Okay, es ist schon Nachsaison, aber einen Kiosk könnten die schon noch offen halten, oder? Selbst im September. Du wolltest hierher, Stefan. Außerdem bist du eh zu fett. Kann nicht jeder magersüchtig sein. Oh, gibt Männer, die mich schlank finden. Hab ich von dir gesprochen? Nicht, Feigling. Fetter Feigling. Na gut. Wenn's nichts Süßes gibt, dann fress ich eben das Bärchen. Nein! Papa soll Nein! das Bärchen nicht fressen? Nein? Stefan, du hörst doch. Leon mag das nicht. Außerdem würde ich jetzt wirklich gern in Ruhe dieses... Was denn los? Da drüben. Ja? Da sind Kinder. Kinder. Die drei Knirpse, meinst du? Auf dem Felsen? Na und? Na schau doch. Wie die glotzen, besonders die Große, das Mädchen, seltsam. Die Große? Die ist doch kaum älter als 10. Wahrscheinlich sind es Geschwister und sie muss auf ihre kleinen Brüder aufpassen. Die langweilt sich halt. Kinder. Kinder. Kinder, Leon. Es heißt Kinder, verdammt. Schnauz den Kleinen nicht an, Stefan. Kinder. Ja, Kinder. Vielleicht wollen die mit dir spielen, was? Ach, was? Die Jungs sind doch auch schon 8 oder 9. Die gehen doch schon zur Schule. Die sind doch viel zu alt, um sich für Leon zu interessieren. Und wahrscheinlich interessieren sie sich auch gar nicht für uns. Nicht speziell. Das gibt's überall. Einheimische Kids, die neugierig sind. Ich weiß nicht. Warum baden die nicht mal? Hocken bloß da in ihren zerlumpten Klamotten und starren Touristen an. Wie spannend. Ich gehe jetzt ins Wasser. Kinder da! Kinder, Bärchen. Aber lass die mal. Wir backen jetzt Kuchen, ja? Da, dein Förmchen. Willst du nicht? Mmh, njam, njam. Kinder! Leon, und jetzt nimm verdammt noch mal dein Förmchen in die Hand. So, ja. Lass uns gehen, Stefan. Was ist denn los auf einmal? Steh bitte auf, Stefan. Wie soll ich sonst das Handtuch einpacken? Tine, jetzt! Du willst doch nicht wegen der Kinder da drüben auf dem Felsen schon gehen. Mama. Ich habe mir die drei Plagen vom Wasser aus angesehen. Das gefällt mir nicht, Stefan. Die starren die ganze Zeit zu uns rüber. Mama. Und? Außerdem, wie willst du das vom Wasser aus erkennen? Tine, das ist ein ganz unmöglicher Winkel, um von deiner Perspektive aus zu erkennen. Scheiß Ingenieur aber auch. Ich sehe, was ich sehe. Diese Kinder beobachten uns. Uns! Die ganze Zeit. Schau doch rüber. Tine, es sind Kinder. Ein kleines Mädchen und noch zwei kleinere Jungs. Die hocken auf dem Felsen, weil er schön flach im Wasser liegt. Weiter nichts. Also werd nicht hysterisch. Hysterisch? Die starren uns an. Ganz ungeniert. Was wollen die? Gut, okay. In Ordnung. Haben wir noch Bonbons? Bonbons. Stefan, was soll das jetzt? Was willst du mit Bonbons? In der Tasche, oder? Bonbons. Nein, Leon, die sind nicht gut für dich. Stefan, ich gehe hin. Ich spreche sie an. Bam, bam. Mit dem Süßkram werde ich sie bestechen, damit sollen sie dann abhauen. Stefan, das ist, glaube ich, keine gute Idee. Doch, Tine, ist es. Was heißt eigentlich Kinder? Ich meine übersetzt. Kinder. Du bist doch Übersetzerin. Seit wann übersetze ich ins Rumänische? Stefan, lass uns einfach gehen. Kopi, glaube ich, heißt Kinder. Doch, ja. Kuchen back. Leon, der Papa ist gleich zurück, dann backen wir weiter Kuchen. Stefan, ich will nicht, dass ich du... Ich aber... Papi! Schaut mal! Wollt ihr? Bonbons für euch! Für Kopfi! Aber... Hey, bleibt doch! Ihr braucht doch kein... Ich tu euch doch nicht! Schaut doch! Bonbons! Dann eben nicht. So, erledigt. Du hast sie vertrieben. Ich hab sie was? Gut. Okay, ich hab sie vertrieben. Mit einer Tüte Bonbons hab ich 3 Kinder vertrieben. Meinetwegen. Bam, bam. Aber das wolltest du doch, Tine, oder? Sie sollten uns nicht mehr anstarren, nicht mehr glotzen. Das war's doch, was du wolltest. Ich wollte, dass wir gehen. Aber du hast sie vertrieben. Ja und? Sie sind weg, wir haben unsere Ruhe. Alles ist wunderbar. Gib mir bitte die Bonbons, Stefan. Mach den Kleinen nur den Mund wässrig. Komm, Schatz, eine frische Windel anziehen, ja? Windel. Ja, so ist fein, Schatz. Und da, ein Häschen nicht vergessen. Häschen. Was soll das, Tine? Willst du etwa trotzdem gehen, obwohl die Kinder gar nicht mehr... Ich möchte, dass wir gehen, ja. Die Kinder sind weg? Stefan, ich will jetzt zurück zum Haus. Ich fühle mich hier nicht wohl. Außerdem kriegt Leon zu viel Sonne ab. Ach, auf einmal die treusorgende Mutter, ja? Was soll das? Du siehst Gespenster, das ist es. Komm, wir schon. Und halt dein Häschen fest, ne? Jetzt abmarsch. Mama, Kinder da. Kinder, Leon. Und die sind jetzt fort. Sind sie nicht? Da stehen sie wieder, drüben, auf der anderen Seite. Mitten im Sand. Glotzen wie die Fische. Ich will hier weg. Sofort. Tine, es sind Kinder. Kinder. Schläft er? Würde ich mich sonst zu dir setzen? Tine, ich habe dich ganz normal gefragt, ob Leon schläft. Und ich habe dir geantwortet, dass ich sonst nicht hier sitzen würde, ja. Falls Leon jetzt aufwacht, gehst du bitte rüber und beruhigst ihn. Das tue ich auch, ohne dass du es mir befiehlst. Psst. Na bitte, da hast du's. Ach verdammt, Tine, ich bin so leid. Dass du einen Sohn hast, den du auch mal trösten musst. Verdammt nochmal, habe ich das gesagt? Hä? Habe ich mit einer Silbe gesagt, dass ich Leon leid bin? Es habe ich gesagt. Ich bin es leid. Unser ständiges Aneinander. Geh jetzt endlich zu Leon. Soll er sich die Seele aus dem Leib schreien? Wie neulich Abend, als ich mit Dirk im Kino war? Im Kino, dass ich nicht lache. Im Kino, ja. Lenk mich ab. Als ich nach Hause kam, hat Leon geschrien, wie um sein Leben. Als du nach Hause kamst, war Leon still wie ein Mäuschen. Du hörst doch Phantome. Ich höre Phantome, ja? Phantome, Herr Dr. Ink. Die hört man nicht, die sieht man. Eben, genau das tust du. Hey, wer schreit hier denn so? Leg dich wieder hin. So. Stefan, es tut mir... Schon gut, vergiss es. Du, ich hab nochmal drüber nachgedacht. Worüber? Weißt schon, über Hannah. Hannah? Wie kommst du jetzt schon wieder auf Hannah? Stefan, es ist doch wirklich absurd, dass... Was? Dass du mit Hannah... Ich meine, wir sind deine Familie. Leon und ich und... Aber du... Stimme. Ach, das ist der Wind. Das himmlische Kind wirft mit Stein oder was? Aber dreh dich doch mal um. Schau, drüben an dem Wall. Am Wall? Was soll dort sein? Ich erkenne kaum noch was bei dem trüben Licht. Die 3 Bleichgesichter in den Büschen, das sind sie wieder. Wer? Die Kinder. Die 3 von heute Nachmittag am Strand. Was? Unsinn. Siehst du sie jetzt? Ich weiß nicht, da bewegt sich was. Ja. Ganz sicher, das sind sie. Was zum Teufel haben die hier verloren? Stefan, lass das. Provoziert ihn nicht noch. Schau dir das an. Ein halbes Dutzend Tanzer vor der Tür. Und vor Leons Fenster genauso. Du, die bewerfen uns mit Zapfen. Und wer weiß, wahrscheinlich auch mit Steinen. Hey, Poppy! Verschwindet! Macht, dass ihr fortkommt! Sonst hole ich die Polizei! Verstanden? Polizia! Oder wie das bei euch heißt. Wenn es hier in dem Kaff überhaupt sowas gibt wie eine Polizei. Stefan, nun hör schon auf, komm rein. Es sind Kinder, die müssen eh bald ins Bett. Ins Bett? Solche Kinder streuen garantiert durch die Gegend wie die Katzen, bis tief in die Nacht. Komm jetzt rein, Stefan. Oh nein, manchmal weiß ich nicht, wen ich lieber gegen die Wand klatschen möchte, ihn oder seinen Sohn. Tine? Sprechen wie ein Baby, aber brüllen wie ein Weltmeister. Da, hast du einen Grund zum Schreien. Gott. Das Bett ist eine Katastrophe. Sicher noch aus dem vorletzten Jahrhundert. Familienfreundliche Unterkunft direkt am Meer. Nähe Biosphärenreservat Flussdelta. Dass ich nicht lache. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht so viel Plastikmüll und anderen Dreck gesehen. Und das Flusswasser ist gelb wie Pisse. Stefan. Ist doch wahr. Nie wieder buche ich Last Minute im Netz, das schwöre ich. Hast du die Kabel im Bad gesehen? Gegenüber der Dusche? Hm. Da guckt die stellenweise der blanke Draht an. Ich wette, das ist richtig gefährlich. Ich besorge morgen Isolierband im Ort. So war das nicht gemeint, Stefan. Ich wollte nur... Doch, doch, du hast ja recht. Ich frage mich nur, ob es in dem Dorf hier überhaupt so was Hochwertiges gibt wie Isolierband. Hier gibt es ja nicht mal Zufahrtsstraßen. Nur den elenden Fluss. Unglaublich eigentlich. Biosphärenreservat eben. Das wollten wir doch. Bestimmt finden wir Isoband in dem Alimentara. Weißt du, in dem Laden unten am Fähranleger. Stefan? Du, worüber wir gesprochen haben oder eben nicht gesprochen haben, weißt schon, bevor diese Kinder aufgetaucht sind. Was meinst du? Na, ich meine... Wovon redest du? Ich rede von Hannah und... Tine, was soll das? Weißt du, wie spät es ist? Es ist bestimmt schon 3 Uhr morgens oder was? Und du fängst mit der alten Leier an. Was ist mit Hannah? Warum sollten wir über sie reden? Ich sag's dir. Weil du es sonst nie tust. Weil du mit Hannah verheiratet bist. Immer noch. Seit 8 Jahren. Statt mit mir zum Beispiel. Falls es nicht noch mehr Nebenfrauen gibt. Meine Güte, Tine. Hannah und ich sind getrennt seit 4 Jahren. Seitdem wir beide zusammen sind. Du und ich, Tine. Zusammen? Wir? Ehrlich? Komisch, dass ich fast schon vergessen habe, wie sich das anfühlt. Zusammen sein. Wie sich das anfühlt? Bitte, Tine, verschone mich mit deiner Mitleidstour. Nein, ich schone dich jetzt nicht. Wir könnten es ja auch mal wieder tun. Um diese Uhrzeit. Im Bett. Wo du schon mal da bist. Aber du hast sogar die Dreistigkeit, mir ständig ins Gesicht zu sagen, du hättest bei Hannah übernachtet. Psst, sei doch leise. Du wächst Leon auf. Tine, nochmal zum Mitschreiben für dich. Hannah ist meine Ex-Frau. Ex. Auch wenn wir auf dem Papier noch verheiratet sind. Ich kann nichts dafür, dass sie immer noch meine Geschäftspartnerin ist. Und warum auch nicht? Ich verstehe nichts von Hörakustik. Und Hannah... In Wahrheit, gibst du endlich mal zu, bist du immer noch mit ihr zusammen, Stefan. Du und Hannah und eure beschissene Hörakustik. Dagegen bin ich mit meinen paar billigen Übersetzungen im Jahr natürlich ein Dreck. Immer Hannah, Hannah, ewig die super tolle Hannah. Super geil, das ist sie. Geil auf dich. Jetzt pass mal auf, Tine. In ihrem Job ist Hannah nun mal spitze. Aber im Bett, das bedeutet mir gar nichts, wenn wir... Ich meine, es hat mir nie richtig Spaß gemacht mit ihr. Klar. Und warum kannst du dich nicht auch mal darüber freuen? Der Laden brummt. Hannah hat inzwischen Verbindung bis nach Paraguay. Unglaublich eigentlich. Und wir profitieren doch alle davon. Du auch übrigens. Und Leon natürlich. Ach, muss ich der lieben Hannah noch dankbar sein? Weil sie angeblich mich und mein Kind mit ernährt, ja? So weit kommt's noch. Tine, was willst du eigentlich? Was ich will? Ich will bloß, dass du mich... Okay, komm her, komm. Nein. Hör auf! Was zum Teufel? Ich verstehe dich nicht. Lass mich! Ich will zu meinem Jungen. Oh Mann, dann geh halt zu deinem Jungen. Fisch, Papa. Nein, nicht Fisch, Leon. Das ist ein Schiff. Schiff. Ein Schiff in einem Hafen. Hafen. Leon, Hafen. Hey, spinnt der so zu rasen? Ist immerhin eine Einkaufsstraße. Der kauft schnell noch einen Schnaps zum Mittag im Alimentarer drüben. Den könnte ich jetzt auch vertragen. Sag mal, was ist eigentlich mit dem ISO-Band? In der Einkaufstasche sehe ich keins. Du hast es verpennt, Kinder. Oder? Du hast es verpennt. Ich habe darauf geachtet, sie hatten kein ISO-Band. Wie ich schon dachte. Kinder. Alimentarer, eine Lachnummer ist das. Kinder. Hey, wo kommt ihr drei Plagen denn auf an? Finger weg von der Tasche, ja? Lass das bitte, Leon. Nimm dein Händchen weg. Die Kinder wollen nicht mit dir spielen. Die gehen nach Hause. Geht jetzt schön weiter. Hey, Sportfreund, ja, weiter. Finger von der Tasche. Finger von der Tasche, hab ich gesagt. Verschwindet jetzt. Nimm doch endlich die verfluchte Tüte wieder an dich, Tine. Hey, du sollst den Kleinen in Ruhe lassen, Gör. Du sollst... Ja, Stefan, Fräulein, muss ich da... Lass sie, du treibst sie auf die Straße. Ah, um Himmels Willen. Ist da Mutti, der Kopil. Ist nichts passiert. Nichts passiert? Die Kleine ist gestürzt und wäre beinahe vom Auto überfahren worden. Stefan! Und ist das etwa meine Schuld? Sie wollte an unsere Einkäufe, oder nicht? Tja, sie hat sich den Ellenbogen aufgeschlagen. Siehst du nicht, wie es blutet? Wir sollten ihr helfen. Wie denn? Hast du etwa Verbandszeug in der Tasche? Außerdem hat sie den Arm nicht gebrochen, sonst könnte sie ihn nicht heben. Ist nichts Schlimmes passiert letztendlich. Musstest du gleich den Rambo spielen, ja? Was heißt hier Rambo, sag mal? Du wolltest die Kids doch genauso loswerden. Konnte der Gang schnell genug gehen, dass sie verschwinden. Psst, ist ja gut, Leon, ist ja gut. Nichts ist gut. Schau sie dir an, dort drüben, stehen da und... Glotzen, ja. Schau du sie dir doch an. Wie verdreckt die aussehen. Die wollen Geld. Und unseren Einkauf plündern. Von wegen Kinder, total abgezockt sind die. Richtig kriminell schon. Das Spaß. Schiff. Schiff. Verdammt nochmal, Schiff heißt das. Leon. Soll ich dich ablösen, Stefan? Ist bestimmt höllisch anstrengend, ein kleines Ruderboot mit 2¼ Personen über den Fluss zu paddeln. Dein Handy. Ja, natürlich mein Handy. Das ist ein Ding, das man hier tatsächlich Empfang hat. Wie, du hast es überhaupt an? Nicht mal am Arsch der Welt hat man seine Ruhe. Psst. Ja? Hallo, der Dirk. Hallo, schön, dass du anrufst. Klar doch, wie gewünscht, so geliefert. Wer ist es denn? Barbara? Barbara. Na, Ruhe jetzt. Du, aber nicht, dass mich der Anruf hinter eine Stange Geld kostet. Du weißt, mein neuer Schatz kostet mich schon ein Vermögen. Marco schleppt mich grundsätzlich in so Edelläden, die sich eigentlich kein Mensch leisten kann. Kann ich mir vorstellen. Sag mal, ist bei euch alles in Ordnung? Ihr seid doch da unten im, wie heißt es, Indianerreservat. Ja, schön wär's. Wir paddeln soeben auf dem Fluss rum. Sag ich doch, Freiheit und Abenteuer, nackig und nass. Hast du eine Ahnung? Kannst du dir nicht vorstellen, wie der Fluss stinkt. Was für eine Farbe der hat, unbeschreiblich. Wer ist es denn? Papa. Lass das, Leon, nicht das Handy hauen. Nimm du ihn bitte mal, Stefan. Ach, das auch noch, ja? Und wie soll ich rudern? Ja, lass es halt mal für eine Weile. Spar dir die Luft für später. Für später? Hallo. Ist das etwa ein Angebot, Tintchen? Wäre ja mal was Neues zwischen uns. Du weißt, ich bin für alle Richtungen offen. Nee, du bist nicht gemeint. Komm zu mir, Dicker, komm. Geh. Was macht der Kleine? Dem geht's gut. Schade nur, dass es hier keine anderen Kiddies in seinem Alter gibt. Wir sind überhaupt die einzigen Touristen, scheint's. Was ist mit den Eingeborenen? Du, mir reichen die drei Kinder, die drei kleinen Biester, die uns regelrecht verfolgen. Ein Mädchen und zwei Jungs. Das übertreibst du aber. Nee. Im Ernst. Also gut, Stefan hat sich denen gegenüber leider ziemlich blöd verhalten, ja. Provoziert im Grunde. Hey, sag mal, was... Seitdem verfolgen die uns gnadenlos, wo wir auch hingehen. Plötzlich tauchen die auf und glotzen uns an, als wollten sie was ganz Bestimmtes von uns. Bugschieß, Bugschieß? Nee, die geben keinen Ton von sich. Ja? Sie sind... Ja, sind stumm wie die Fische hier. Irgendwie unheimlich. Sag mir jetzt, mit wem du da redest. Tine, ich will das wissen. Ui, dein Kerl, jetzt ist er sauer. Ist mir so egal. Trotzdem, Tine, ich leg besser auf, ja? Du, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Mach's gut, Süße. Tschüss, Dirk. Tschüss. Ah, dachte ich's mir doch. Dein Spezi. Es war Dirk. Na und? Geh wieder rüber zur Mama, Leon. Du, los, geh! Hey, Was machst du? Willst du, dass er ins Wasser fällt? Komm her zur Mama, Leon. Dirk, ah. Dem erzählst du also mal so nebenbei, ich hätte mich blöd verhalten, ja? Als ob so eine Lusche das Maß aller Dinge wäre. Na da! Dirk ist mein Freund. Ein ganz alter Freund von mir. Und eine Lusche ist er sowieso nicht. Jedenfalls nicht im Bett. Ha, woher willst du denn das wissen? Dirk ist doch stockschwul. Dirk ist bi. Das habe ich dir schon mal versucht zu erklären, aber du hörst ja eh nie richtig hin. Bisexuell, falls du dir das überhaupt vorstellen kannst. Aber ich kann dich beruhigen, es ist nur ein einziges Mal zwischen uns passiert. Wir waren halt betrunken. Und du warst, glaube ich, verreist. Ach ja, Costa Rica mit Hannah. Was? Stopp mal. Du und dieser Misthaufen von Dirk, ihr habt also tatsächlich... Da sind sie wieder. Häng jetzt nicht ab, verflucht! Aber da sind sie wieder. Die Kinder. Jetzt dreh dich doch um, Stefan. Drüben am Landungssteg. Schau, das Mädchen hat einen Verband am Arm. Und die beiden Jungs neben ihr. Wie die uns schon wieder anstarren. Die lauern uns auf. Was haben die vor? Woher wissen die überhaupt, dass wir auf dem Fluss sind? Und oh, genau zu dem Zeitpunkt zurückkommen. Verschwindet! Mach den Steg frei! Haut ab! Nein, Leon, diese Kinder sind böse. Böse. Sie gehen. Na also. Kinder, böse Biele. Still jetzt, Leon! Ich will nichts mehr von Kindern hören. Von gar keinem Kind mehr. Okay, willst du drüber reden? Was gibt's da zu reden? Du treibst es mit ihm fertig aus. Fertig aus. Ich treib es nicht mit Dirk. Ich sagte doch, es war nur... Nur einmal, wenn ich das schon höre. Du kennst den Komiker doch schon länger als mich. Jetzt wird mir klar, warum ich ihn nie richtig kennengelernt habe. Und wer sagt mir eigentlich das? Was? Ich hab dir doch gesagt, es war nur einmal. Starr doch den Jungen nicht so an, du machst ihm ja Angst. Hey, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Leon? Leon ist unser Junge, dein Kind. So, mir reicht das jetzt. Komm, lass uns gehen. Mama, hinter da. Ich zahle drin. Der Kellner taucht ja eh nur alle 3 Jahre hier draußen auf. Ich mach das. Stefan, warte. Ich möchte noch... Nimm bitte Leon mit. Hinter böse. Nein, niemand ist mit dir böse, Leon. Auch der Papa nicht. Oder, Stefan? Komm, Dicker. Wir gehen zusammen. Leon? Bist du bei Mama? Bist du dort drinnen? Jetzt warte halt einen Moment. Tine, ist Leon bei dir? Wieso bei mir? Er ist doch bei dir. Machst du Witze, Stefan? Wo ist Leon? Ich weiß nicht, ich dachte, er wäre bei dir. Wie, was soll das heißen? Du weißt es nicht. Wo ist Leon, Stefan? Er war bei dir verflucht. Herrgott, ich habe gezahlt und dieser Idiot von Kellner dachte, er könnte mich aufs Kreuz legen mit Fantasiesummen auf seine Rechnung und... Okay, während ich noch mit diesem Typen palavere, ist Leon halt ein bisschen herumgewandert. Herumgewandert? Ja, im Lokal und als ich mich dann wieder umdrehe, ist er plötzlich weg. Ich dachte natürlich... Er wäre bei mir, dachtest du. Mensch, in dem Stehklo hab nicht mal ich selber Platz. Leon! Leon, Schatz, komm her zu Mami. Du, ich hab hier schon alles für... Alles. Nichts hast du. Leon, bitte versteck dich nicht. Da kriegt die Mama Angst. Geh, sie, Kellner! Moment mal. Scusatz. Sprechen Sie Deutsch? No. Englisch? Da, yes. Our little boy. My son, Leon. You saw him? Yes, boy, yes. And where is he gone? Where is my boy? Daddy? Okay. Stefan? Verflucht, wo steckt der jetzt wieder? Leon kann ja nur nach draußen gegangen sein. Ich habe den Gast hier gefragt. Der Mann ist aus dem Ort. Und? Was sagt er? Er spricht von mehreren Kindern. Da, Kopie, da. Aber Leon war allein. Es waren keine anderen. Doch, da waren Kinder, sagt er. Drei weitere Kinder. Ja, drei. Die Kinder. Diese Dreckskinder. Die haben Leon mitgenommen. Leon, mein Kleiner, ich hab's gewusst. Die haben was Schlimmes vor. Wir müssen die Polizei einschalten. Polizei, wo? Drüben, dort? No. Gegenüber dem Hafen? Da, Polizei, ja. Buona ziua, also scusaci. You speak English, officer? Guten Tag. Ist mein Name Radulescu. Was kann ich für Sie tun? Sie sprechen ja Deutsch. Das ist ja... Na. Gelernt ist gelernt. Meine Mutter, Dobrudja-Deutsche sie war. Sie verstehen? Bin ich ein von 600 Dobrudja-Deutsche... Nachfahren. Fahren, ja. Die, wo da geblieben sind, hier. Kennen Sie das alte Volkslied? Liebeslied von Dobrudja-Deutsche? Schönstes Kind, vor deinen Füßen lieg ich hier ganz bitterlich. Wenn ich von dir scheiden müsste, wär's die größte Pein für mich. Sie kennen. Herr Radulescu, ist uns etwas ganz Schreckliches passiert. Unser Sohn ist verschwunden. Verschwunden? Ja, mein Gott, plötzlich fort, weg, er wurde entführt. Entführt? Ja, verstehen Sie? Da, sicher, verstehe ich Sie, aber... Es ist gerade mal eine halbe Stunde her, vorhin in dem Café unten am Fährhafen. Dem Straßencafé. Da? Unser Sohn, er heißt Leon, er war plötzlich verschwunden. Leon? Schöner Name. Schön. Wie alt Ihr Sohn ist er? 2. 2,5. Er kann laufen. Wie laufen? Ja, kann er laufen. Eigenes Laufen, ganz normal. Aber ja, kann er laufen. Leon ist nicht behindert. Er kann alles. Da. Will ich sagen, kann er selber weglaufen sein, sicher? Aber entführt, wissen Sie, hier in Tutova. No. Doch, Herr Radulescu, wir waren nur ganz kurz unaufmerksam. Ja. Eine halbe Minute vielleicht, höchstens. Es waren diese Kinder, die ihn mitgenommen haben. Ein Gast in dem Café unten hat sie gesehen. Es sind 3. Ein Mädchen, 2 Jungs. Die sind Ihnen sicher auch schon aufgefallen, Ihnen als Polizist, meine ich. Kinder? Ja, natürlich. Bin ich, wie heißt es, Verkehrspolizei, ja. Verkehrspolizist? Ja. Aber doch nicht ausschließlich, ich meine, Sie kümmern sich doch auch um Kriminalität und so, die gibt es doch hier sicher jede Menge. Da, Kriminalität, wie auf der ganzen Welt. Was wollen Sie jetzt tun? Wir dachten, Sie würden was tun. Herrgott, unser Junge ist verschwunden, entführt worden von der kriminellen Kinderbande. Und Sie fragen uns, was wir tun wollen? Ja, bin ich. Verkehrspolizei, ja, das haben wir verstanden. Wer von Ihnen Kollegen ist denn zuständig für sowas? Gibt es noch John? Ist er auch Verkehrspolizei? Aber mal Ruhe, Herrschaft. Ist Ihr Kind nicht lange verschwunden? Halbe Stunde, ja? Und haben Sie recht wahrscheinlich, dass er spielt mit 3 Kindern. Bringen Kinder ihn später wieder. Normal. Meine Kinder, sie spielen auch hier, da, dort, überhaupt wo. Kopie, da? So sie sind, Kinder. Kriminal? Nun. Ich rate Geduld. Stefan, komm mal bitte. Moment mal. Bitte. Ob der vielleicht Geld sehen will. Ich weiß nicht, aber Dirk hat vor dem Urlaub mal so eine Bemerkung Dirk? Gemacht. Jetzt reg dich nicht auf. Es geht hier mal nicht um dich, sondern um Leon, ja? Also, Dirk hat gemeint, in solchen Gegenden, da muss man oft nachhelfen. Weißt du, selbst im Krankenhaus, du kannst aus dem Kopf bluten, ohne Geld kriegst du nicht Gut, mal was. Gut, in Ordnung. Herr Radulescu. 50 Euro. Mehr habe ich im Augenblick nicht in der Tasche als kleine Unterstützung, wenn Sie uns helfen. Hier. Bitte. Nehmen Sie. Sie. Wollen Sie mir... Wissen Sie, bin ich nicht reich, aber habe Ehre in Leib. Frage in ganz Tutova. Ja? La revedere. Was? Buonasera. Herr Radulescu, verzeihen Sie... Wo du Feuer machst, wächst kein Gras mehr. War klar, dass du es versauen würdest. Sei still! Buona sera! And do you know these children? Three children. They're dirty. Three children, yes. I said to you, I see so much. Above all, where do they live? You know their parents? No, I don't know. They go to school here? No school here for the children. School, no. Ach, thanks. Dem Typen traue ich nicht. Ich glaube, der... Wen rufst du jetzt an, Stefan? Wafeguard Brodersen, guten Tag. Hanna. Ah, die Erstfrau war ja klar. Stefan, ich denke, du urlaubst. Irgendwo in den Biosphären. Mein Gott, Hanna, ist das gut, dass ich dich erreiche? Was ist denn los? Du klingst... Hanna, es ist was passiert. Leon ist weg. Leon weg? Was soll das heißen? Er ist schon seit Stunden verschwunden. Wir glauben, er wurde entführt. Um Himmels Willen, das ist doch nicht wahr. Bist du sicher? Aber wer sollte Leon denn entführen? Wir denken, es waren Kinder. Wie bitte? Kinder? Nein. Doch, drei Kinder. So eine kriminelle Kinderbande, die sich hier rumtreibt. Die hat es von Anfang an... Stefan, wir haben jetzt absolut keine Zeit für Romane. Du, Hanna, wir brauchen jetzt deine Hilfe. Ja, klar. Wir brauchen die Notfallnummer der deutschen Botschaft. Ich habe schon mit der normalen Nummer probiert, aber es geht keiner ran. Ist wahrscheinlich schon zu spät. Okay, ich schaue rasch im Netz nach. Warte einen Moment. So, die Botschaft da unten. Sag mal, übrigens, warum geht denn ihr nicht zur Polizei? Dort vor Ort, meine ich. Ja, haben wir gemacht, aber ja, das bringt nichts. Moment mal, Stefan. Anno, fährst du bitte mal den PLL kurz runter? Das nervt. Danke. Ihr habt den PLL schon angefahren? Was sagt denn die BBS dazu? Was sollen die BBS sagen, wenn sie nichts davon weiß? Na Stefan, hast du sie noch alle? Leon braucht unsere Hilfe und du fachsimpelst am Telefon. Da hat aber jemand schwache Nerven. Nicht gut in so einer Lage. Ah, hier ist die Seite. Rechts im Konsularbereich. Hilfe in Notfällen. Ich schicke dir die Nummer gleich mal aufs Handy. Danke, Hanna. Du, wenn ich noch was... Noch verflucht nochmal. Also, wenn ich noch was für euch tun kann, dann... Danke, Hanna, hast du schon. Das ist so lieb von dir. Also sag sofort Bescheid, wenn ihr Leon wieder habt, hörst du? Versprochen, klar. Schön. Da ist sie auch schon. Was? Die SMS von Hanna. Mit der Notfallnummer der Botschaft. Hanna hat sie ruckzuck aus dem du Netz... Du verschon mich jetzt mit Hannas Großtaten. Gib mir lieber das Handy. Ich ruf dort an. Ich bin dann draußen. Schau mich um. 4-0-7-3... Ach! 4-0-7-2-1... Deutsche Botschaft zur Lippe? Ist dort die Rotnummer... Die Notrufnummer der Botschaft? Ja, Sie haben unsere Notfallnummer gewählt. Mein Name ist Ines zur Lippe. Guten Abend. Was kann ich für Sie tun? Ja, Schüller. Christine Schüller. Es ist was, uns ist was Schreckliches passiert. Unser Sohn Leon, er ist ja, heute Nacht... Verzeihen Sie, wenn ich unterbreche. Aber Sie und Ihre Familie sind deutsche Staatsbürger, richtig? Ja. Sie sind als Touristen im Land unterwegs. Ja, wir machen Urlaub. Wir sind hier in Tutova. Verstehe. Unser Sohn ist... entführt worden. Entführt? Oh mein Gott. Sie haben aber sicher schon die örtliche Polizei eingeschaltet. Haben wir, ja. Aber, ach, mein Gott, wir haben Fehler gemacht, leider. Inwiefern, bitte? Der Polizist ist, nein, wir haben gedacht, er wollte vielleicht, also wir haben versucht, ihn, zu aktivieren mit Geld, verstehen Sie? Ich denke, ja. Er hat es abgelehnt. So ein Hyperkorrekter war das. Der es einem gleich nachträgt. Sie wissen, dass wir als Botschaft solche Praktiken natürlich in keiner Weise... Ja, was sollten wir denn machen? Unser Junge ist schon seit Stunden verschwunden. Ihm kann schon alles Mögliche passiert sein. Was ganz Schlimmes kann ihm schon. Mein Mann sucht gerade auf der Straße nach ihm und den Kindern. Ja, sind denn noch mehr Kinder aus Ihrer Familie verschwunden? Nein, nur Leon. Wir haben ja nur ihn. Aber wir glauben, es gibt Zeugen, dass es drei Kinder waren, die ihn mitgenommen haben. Fremde Kinder, kriminelle Kinder, nicht aus dem Ort angeblich. Verstehen Sie? Ich bin nicht ganz sicher. Frau Schüller, ich rate Ihnen dringend, sich noch einmal an die Polizei vor Ort zu wenden. Falls tatsächlich... Ich Ich meine, falls ihr Kind wirklich entführt wurde. Ja, was denn sonst? Tine, was sagt denn die Botschaft? Tun die was? Sie sagen, wir sollen uns an die Polizei wenden. Oh nein. Was sollen wir denn jetzt tun? Komm. Komm raus jetzt. Wir suchen Leon. Ja, wo denn? Na, draußen, am Hafen, am Strand, überall, wo Sie mit dem Kleinen jetzt sein könnten. Leon, mein Kleiner. Das ist alles deine Schuld. Tine, das bringt nichts mehr. Es ist zu dunkel geworden, um weiterzusuchen. Lass uns zurück zum Ort gehen, Stefan. Und nochmal zur Polizei. Was? Jetzt? Mitten in der Nacht? Glaubst du, Radulescu macht eine Extraschicht für uns? Ausgerechnet? Nein, das ist sinnlos. Leon! Tine, lass uns nach Hause gehen. Nach Hause? Na, Herrgott, zurück zum Ferienhaus natürlich. Und dort? Was willst du da verdammt nochmal tun, hä? Warten. Was sonst? Der Kellner hat meine Handynummer. Der ruft an, wenn die Bande oder irgendwer sonst mit Leon auftaucht. Es ist sinnlos, weiterzusuchen. Im Dunkeln. Mitten in der Nacht. Los, komm jetzt! Fass mich nicht an! Freiwillig bestimmt nicht, aber du kommst jetzt. Ah! Du tust mir weh! Lass mich los! So! Und jetzt sag, was du mit dem Jungen gemacht hast. Was, Tine, was soll das? Sag, was du mit Leon gemacht hast. Na los! Glaubst du, ich hab vergessen, wie du den Kleinen angestarrt hast im Café? Du denkst, ich hätte dir Leon untergeschoben, was? Wegen Dirk oder irgendeinem anderen. Gib's endlich zu, dass du das denkst, du... Arsch, du! Ah. Du wolltest auf den Jungen aufpassen, oder nicht? Ich hab keine Kinder gesehen, die ihn mitgenommen haben. Was hast du mit meinem Jungen gemacht, was? Du... Tine, Schluss jetzt! Hör auf! Hör auf, sonst... Sonst was? Machst du dasselbe mit mir? Wie mit Leon, ja? Ins Wasser mit uns. Leon ins Hafenbecken, mich in diese verpeste Kloake. Ex-Hop, Ende aus. Tine, du bist ja wirklich irre. Du, komm jetzt mit, oder ich... Lass mich los! Auch schon gut. Ich begreif's ja endgültig. Was begreifst du schon? Dass man den Jungen schützen muss. Vor dir. Ha! Vor mir? Ja, du bist die Gefahr für ihn. Die blanken Kabel im Bad, im Ferienhaus. In Wahrheit reizen sie dich. Ja, wie zu Hause der Balkon, von dem du stundenlang in den Himmel stierst, den Kleinen auf dem Arm. Vollgepinkelt und eingekackt. Deshalb musste jetzt das Isoband her, richtig? Weil du dich kaum zurückhalten kannst, die Stromleitung anzufassen. Licht an, eine Hand am Draht, in der anderen den Kleinen. Das Bild hast du vor Augen, ja? Leon und ich am Stromkabel, das geilt dich auf, Ingenieur. Was? Tod durch Technik, Strom an, unnützes Leben aus. Du bist wirklich verrückt. Ich? Verrückt? Meinetwegen. Aber ich bin keine Maschine. Ich fühle. Im Gegensatz zu dir habe ich noch sowas. Gefühle. Ich habe solche Angst um meinen Jungen. Es wird schon kühl nachts. Und er hat nichts Warmes an. Keine frischen Wind. Und sein Kuschelhase, er kann doch nicht ohne sein Häschen. Hätte ich diese verfluchten Kinder nur gleich zum Teufel geschickt. Was wollen die von Leon, von einem Zweijährigen? Sie werden ihn quälen. Tine, bitte. Sie werden ihn einsperren. Darf ihn ja keiner sehen. Sie werden ihn schlagen, wenn er schreit. Tine, nicht. Wahrscheinlich haben sie Helfer. Natürlich. Erwachsene. Menschenhändler, die Kinder verkaufen an... Tine, bitte. An andere Kriminelle, die sie missbrauchen für diese scheußlichen Pornofilme. Hör auf! Und wenn sie ihn einfach verhungern lassen? Vielleicht werden wir Leon nie wiedersehen. Schluss jetzt, Tine! Reiß dich verdammt nochmal zusammen! Du machst es dir leicht, Stefan. Wie immer. Deinetwegen ist Leon doch jetzt weg. Allein, deinetwegen. Du hast nicht auf ihn Acht gegeben. Nicht mal für 5 Minuten hast du dich wirklich um ihn gekümmert. Hast dich lieber mit dem Kellner da angelegt und den Kleinen einfach nach draußen laufen lassen, wo ihn diese furchtbaren Kinder weggelockt haben. Gut. Es war meine Schuld. Ich hätte besser auf Leon aufpassen müssen. Und nebenbei noch diese kleinen Kriminellen in Schach halten. Alles mein Fehler. Zufrieden? Hör zu. Wir suchen weiter. Aber nicht jetzt, sondern sobald es hell wird. Und dann gehen wir zur Polizei, zu Radulescu. Er muss uns helfen. Ich gehe zu ihm. Verstehe. Da. Ja? Werden wir Suchaktion machen. Gleich heute Morgen. Ganzer Ort. Ich schlage, Sie, Frau Schüller, bleiben in Ihr Strandhaus. Falls Ihr Sohn kommt er. Ja. Und bleibt Ihr Mann in Kaffee. Ebenfalls Leon kommt er. Sicher halber. Ja, natürlich. Danke. Danke Ihnen, Herr Radulescu, dass Sie uns diese Geldsache von gestern nicht mehr übel nehmen. Na, ja. Aber was ich nur nicht verstehe, wie konnte eigentlich das passieren? War Ihr Sohn bei Ihrem Mann? Also, wie konnte? Ja? Er hilft uns. Er sagt, ich soll am Haus bleiben und du beim Café. Bist du noch dort? Sicher, was denkst du denn? Damit, wenn Leon zurückkommt... Ja, Tine, ich bin kein Idiot. So viel weiß ich selbst, dass ich, wenn... Das gibt's doch gar nicht. Was denn? Du, die kreuzen hier auf. Da drüben, auf der anderen Straßenseite. Warte, ich... Hey, Kinder! Copy, verdammt doch mal! Bleib stehen! Wo ist der Junge? Ihr verfluchte Bande! Tine? Ja, was ist los? Hast du Leon gefunden? Nein. Sieh, diese Kinder, die waren plötzlich da. Ohne Leon. Ich hab sie verfolgt, aber sie waren schneller. Idiot. Guten Tag, haben Sie was rausgekriegt? Nein, leider. Aber wir haben gefragt Gäste im Café. Ja? Ja. Ist es eigensartig? Einige haben sie gesehen, drei Kinder mit blonden Jungen. Andere haben sie nur gesehen, drei Kinder. Ohne Leon? Da, ohne ihn. Aber kennt denn wirklich niemand die Kinder? Nein. Drei Kinder. Wahrscheinlich kommt von drüben. Jenseits Grenze, Ukraine. Wie ist Armut dort? Sind wir jetzt Europa, diese Seite? Sie verstehen? Es ist jetzt schon der zweite Tag, Herr Radulescu. Bald wird es wieder dunkel sein. Wir müssen Leon finden. Wer weiß, was man meinen Kleinen schon angetan hat. Na, Ihr Mann, ist er wieder bei Sie? Ja, Ihr Kollege hat ihm versprochen, dass... Leon, Kollege, wird er dort bleiben halbe Nacht, bis Kaffee schließt. Habe ich neue Kollegen gerufen aus Dulce. Denen morgen wir das Suchen aus. Und wenn nun diese Kinderbande meinen Jungen schon längst weggegeben hat? An Menschenhändler? Verkauft? Ins Ausland? Irgendwohin? Nun, glaube nicht, wirklich. Zu riskant für Menschenhändler. Traurig es ist, aber können diese Banden Heimatkinder leichter haben und weniger Risiko. Nein, glaube nicht, das wurde Ihr Sohn in Ausland verkauft. Nein. Rufe ich Sie, Frau Schüller. Und, was sagt er? Hey, der Wind ist doch viel zu schwach, um... Du bleibst drin. Ich geh raus. Wenn das die Kinder sind, vertreibst du sie wieder. Was soll denn das heißen? Bleib da! Hallo. Mädchen. Bitte nicht weggehen. Bitte. Bitte gib mir meinen Jungen wieder. Nein. Bleib. Ich tu dir doch nichts. Warte. Hör mal. Ich spreche eure Sprache nicht, aber mein Junge Leon, er heißt Leon, verstehst du? Ich möchte so gern meinen kleinen Leon wiederhaben. Bitte, du bist wahrscheinlich böse auf uns. Wir haben euch angeschrien und vertrieben und du hast dir weh gemacht, dort am Arm, Kleine. Das tut mir leid. Bitte, gib mir meinen Kleinen zurück. Nein, bleib! Lauf nicht weg! Warte, zeig mir doch! Tine! Was ist? Sie waren doch da. Du hast mit ihnen gesprochen? Nur das Mädchen war da. Und? Nichts und. Komm, steh jetzt auf. Rühr mich nicht an, lass mich in Ruhe. Die Sonne geht auf. Für dich vielleicht. Was? Für mich ist die Sonne untergegangen. Und sie wird nie wieder aufgehen, wenn ich meinen Jungen nicht wiederbekomme. Alles klar. Deine Gefühle, ja? Die ich ja nicht kenne. Weißt du was? Ich verzichte drauf. Deine untergegangene Sonne, die hat mit Leon so viel zu tun wie eine Kitschpostkarte mit einem echten Sonnenuntergang. Das bist du nicht, oder? Bist du das, Stefan? Wie? Was redest du, Tine? Jedes Wort verschwendet an Alphabet. Das sind sie! Die krieg ich! Stefan, nein, tu das nicht! Geh weg! Nein, du machst alles kaputt! Verstehe! Du willst Leon gar nicht zurück, stimmt's? Es passt dir ganz wunderbar in deinen Depri-Kitsch, dass du Trauer spielen kannst, oder? Oder? Aber die Show vermassel ich dir. Nein! Geh weg von der Tür! Ihr verdammt! Bärchen! Mein Leon? Bärchen! Oh! Schatz! Mein Schätzchen! Da bist du! Bist wieder bei Mama, Schatz! Komm her! Oh, mein Gott, was hast du denn da? Schätzchen, am Ärmchen. Zeig mal, lass die Mama mal schauen. Himmel, was für ein Dreckslappen ist denn das? Den Lappen müssen wir abmachen, Schatz. Gott, bist du dünn geworden. Was haben sie nur mit dir gemacht? Komm schnell ins Haus. Ich hol das Verbandszeug. Lass warmes Wasser ins Duschbecken, Stefan. Leon ist ganz, ganz schmutzig, nicht? Freust dich denn auch, dass du die Mama wieder hast? Hm? Sag doch was, Schatz. Hm? Leon? Sag doch was zu Mama. Schatz. Hm? Wasser ist gleich fertig. Gott, der Kleine ist völlig verdreckt. Ja, hat natürlich in die Hose gemacht. Aber jemand hat versucht, sie sauber zu machen, sicher das Mädchen. Das Miststück. Na komm, Schatz. Wir nehmen erstmal den ollen Verband ab. Oh, die Wunde sieht schlimm aus. Oh Gott, da kann ich ja gar nicht hinschauen. Sag mal, Dicker, wie hast du denn das gemacht? Sieht nach einem Sturz aus, oder? Die Wunde ist an der gleichen Stelle wie bei dem Mädchen. Rechts am Ellenbogen. Ich weiß nicht. Aber ich weiß es. So, Schatz. Gleich ist er ganz ab. Weg mit den Drecklappen. Entschuldige, Schatz. Hat sehr weh getan, hm? Leon? Dicker, alles okay? Das Jod, schnell! Jod? Das gibt's hier nicht. Nur das hier Isopropa. Ja, das geht auch. So, Schatz. Das tut jetzt aber ein bisschen weh. Muss sehr tapfer sein. Leon, darfst ruhig weinen, wenn's brennt. Leon. Mein Gott, er spricht nicht mehr. Oder spürt nicht mal mehr den Schmerz. Ist eben der tapfere Sohn seines Vaters. Halt doch dein Maul! Ich mach mal das Wasser aus. Wen rufst du denn jetzt an? Hanna? Hallo? Ja. Du, tut mir leid, Hanna, wenn ich dich wecke, aber... Stefan, ist Leon wieder da? Ja, er ist wieder da. Uff, ich kann dir sagen, was für eine Geschichte. Sag mir lieber, geht's dem Kleinen gut? Ja, geht ihm gut, super. Du, warte, ich gebe ihn dir. Es ist Hanna, Bärchen, sie möchte mit dir sprechen. Komm, sag Hallo zu Hanna. Hey, Tine, was soll das? Lass das Handy. Hallo, Leon, hier ist die Hanna. Und hier ist Tine. Leon wird nicht mit dir sprechen, Hanna. Jetzt nicht. Und in Zukunft auch nicht. Schluss! Tine! Komm her, Schatz. Die Mama hilft dich. Das Ärmchen tut sicher sehr weh. Hm? Leon? Schätzchen? Bitte sag doch was zu Mama, ja? Irgendwas. Bitte. Thank you. Es sind Kinder. Kriminalhörspiel von Herbert Beckmann. Es sprachen Tine Schüller, Valerie Koch, Stefan Brodersen, David Striesow, Hanna Brodersen, Barbara Wurster, Radulescu, Stjepan Marković, sowie Christian Dinake, Miša Kreiskot, Kerstin Petri, Uwe Zahn und andere. Ton und Technik: Johanna Fegert und Waltraud Gruber. Regieassistenz: Pia Frede. Regie: Tobias Krebs. Produktion: Südwestrundfunk 2009. Dramaturgie: Uta Maria Heim.